Morning, morning, morning. Guten Morgen. Jesus at the center of it all. Jesus im Zentrum von allem. Jesus has to be the center of everything. Jesus muss das Zentrum von allem sein. So look, life is really so simple and everything else makes it complicated unless you live with Jesus. Schaut, das Leben ist eigentlich so einfach und alles andere macht es kompliziert, außer man lebt mit Jesus. Jesus is the center of it all. Jesus ist das Zentrum von allem. Wir haben ein Problem mit unserem Instagram. Lass mich das eben schnell lösen. Guten Morgen, Leute. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Das Leben ist großartig und wunderbar, wenn Jesus das Zentrum bleibt. Wisst ihr, gestern hat mir jemand, der das studiert, Dinge erzählt, die gerade passieren. Und diese Person muss wegen ihrem Job diese Dinge studieren. And she came and said, oh, news has just come out that Putin will actually use nuclear weapons. Und sie kam und sagte, oh, die Nachricht kam gerade heraus, dass Putin tatsächlich Nuklearwaffen verwenden wird. Look, every single day there is bad news all around us. Schau, jeden Tag gibt es überall um uns herum schlechte Nachrichten. How do we actually live in a situation like this? Wie sollen wir in so einer Situation eigentlich leben? Yesterday I had so many bad news come to me. Gestern habe ich so viele schlechte Nachrichten erhalten. And all bad news that people actually brought to me, talked to me about. Und alle schlechten Nachrichten haben tatsächlich Menschen zu mir gebracht. Bad news about Brazil. Schlechte Nachrichten über Brasilien. Bad news about Putin. Schlechte Nachrichten über Putin. Bad news about things happening with the people I work with. Schlechte Nachrichten über die Leute, mit denen ich arbeite. Que acontecem com pessoas com quem estou trabalhando. Bad news also some phone calls, people's last phones about. Schlechte Nachrichten in einigen Telefonaten, Menschen leben geraten aus den Fugen. So yesterday I had a really, really good day, but yet it was a day full of bad news. Gestern hatte ich einen wirklich, wirklich guten Tag, aber trotzdem war es ein Tag voller schlechter Nachrichten. I had a good day. Ich hatte einen guten Tag. I worked hard and recorded a lot of good stuff. Ich habe hart gearbeitet und wir haben viele gute Dinge aufgenommen. We met together here at our house. Am Abend haben wir uns zusammen hier in unserem Haus getroffen. It was beautiful. Es war wunderschön. We sat around the table, we ate, we fellowshiped. We share our heart. Wir saßen zusammen am Tisch und aßen, hatten Gemeinschaft und teilten unser Herz miteinander. Und dann bis 11 Uhr abends priesen wir einfach Jesus. Wir teilten unser Herz miteinander. Ich hatte wirklich einen schönen Tag. Natürlich war es sehr spät. Aber wirklich, es war ein guter Tag. Ich liebe die Sachen, die wir für unsere YouTube-Serien aufgenommen haben. Aber auch wenn es für mich ein wirklich guter Tag war, war es dennoch auch ein Tag voller schlechter Nachrichten. Also schau, die Frage ist nie, was um dich herum geschieht. Die Frage ist immer, was geht in dir vor? Grab that key, people. Ergreif diesen Schlüssel, Leute. The question is never what is going on around you. The question is what is going on within you. Die Frage ist nie, was geht um dich herum vor. Die Frage ist immer, was geht in deinem Inneren vor. You know, it's not going to get better, please, people. Weißt du, es wird nicht besser werden, Leute. So wollen wir oder? But it's going to get better for you if the right stuff is going on. Man, es wird besser. Aber es wird besser für dich werden, wenn die richtigen Dinge in dir vorgehen. See, I am excited about this. Future like never before. Ich bin begeistert über die Zukunft wie nie zuvor. Ich denke an Brazilian Kids Care und mein Herz ist voller Begeisterung. Gestern hatten wir eine Besprechung mit unserem CEO Vinicius. Tell me everything that's in your heart about Teresina 2023. Und er sagte mir, erzähl mir alles, was in deinem Herzen für Teresina im Jahr 2023 ist. Und ich legte ihm all diese Dinge vor und mein Herz war voller Begeisterung. I'm thinking of the beautiful things that God is doing all over the world in the middle of the chaos, and my heart is filled with excitement. Ich denke an all die herrlichen Dinge, die Gott überall auf der Welt inmitten des Chaos tut, und mein Herz ist übererfüllt mit Begeisterung. Ich denke daran, dass Daniel bald heiratet, und mein Herz ist voller Begeisterung. I looked yesterday into Annalise's eyes and I said, you have no idea how excited I am to your wedding. Ich schaute gestern in Annalidias Augen und ich sagte, du hast keine Ahnung, wie begeistert ich über eure Hochzeit bin. Wir haben immer noch 2 Monate, aber ich denke jeden Tag daran. Wir beide denken daran. But you know, in the middle of the darkness, our hearts can be filled with excitement. Aber weißt du, inmitten der Dunkelheit können unsere Herzen mit Begeisterung erfüllt sein. If the right thing is going on within us, not around us. Wenn das Richtige in unserem Inneren geschieht, nicht um uns herum. So this time that we live in, diese Zeit, in der wir leben, is going to be victorious for people who focus on within, and it's going to be disastrous for people who focus on the outside. Wird siegreich für die Personen sein, die sich auf das Innere fokussieren, und sie wird katastrophal für diejenigen, die sich auf das Äußere fokussieren. Years ago, Jesus had a conversation with his disciples. Vor etwa 2000 Jahren hatte Jesus ein Gespräch mit seinen Jüngern. And that was what I was reading on this morning. Und genau darüber habe ich heute Morgen gelesen. Ich habe meine Bibel geöffnet und ich saß in meinem Sessel und ich spürte, wie der Heilige Geist mich zu dieser Stelle führte. Und ich dachte, ist das nicht unglaublich, Daniel? Vor 2000 Jahren hat Jesus mit seinen Jüngern gesprochen und genau dieses Gespräch brauchen wir heute. Ich meine, heute am 27. Oktober. Ich verwende die Passion, denn im Augenblick hänge ich an der Passion einfach fest. In Matthäus 10, Vers 27 sehen wir, wie Jesus seine Jünger ruft und sie aussendet. Und er sagt zu ihnen, heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, predigt das Evangelium. Hör zu, je mehr ihr Jesus kennt, desto mehr müsst ihr lernen. Er ist wunderschön, er ist verwirrend, er ist verrückt, er ist außerhalb der Box. Er ist verrückt, sehr sogar. Er verwirrte die Jünger, er verwirrte die Pharisäer. Jesus wird jeden verwirren und konfrontieren, der nicht gelernt hat, in Intimität mit ihm zu leben. Jeder, der ihn nur zu einer weiteren religiösen Figur macht, wird verwirrt und konfrontiert sein. So, look at this. Also schau dir das an. In Vers 7, Jesus gives them exciting news. In Vers 7 gibt Jesus ihnen aufregende Neuigkeiten weiter. Jesus dá para esses discípulos algumas notícias maravilhosas. I mean, look. Ich meine, schau. He's telling them, you know, he's telling them to go out and preach. Er sagt, dass sie hinausgehen und predigen sollen. Und zwar sagt jedem, dass das Reich der Himmel zugänglich ist. Es ist nahe genug, ihr könnt es berühren. Ich meine, das sind fantastische Neuigkeiten. Jesus sagte, geht zu den Leuten und sagt ihnen, dass sie das Himmelreich tatsächlich anfassen können. Dann sagt er Folgendes. Ihr müsst kontinuierlich Heilung für die Aussätzigen und die Kranken bringen. Und es euch zur Gewohnheit machen, die Menschen aus der Gegenwart von Dämonen herauszubrechen. Und holt die Toten zurück ins Leben. Well, isn't that exciting news? Sind das etwa keine aufregenden Neuigkeiten? Who doesn't want to work for a boss like that? Wer möchte nicht für so einen Chef arbeiten? Mal ehrlich. If I say, hey, come on, I have a job for you. Wenn ich zu dir sage, ich habe einen Job für dich. Okay, Reinhard, what's the job? Okay, Reinhard, was ist der Job? Ah, you just walk around the street, you tell everybody that the kingdom of heaven can be touched, so can be access. Du läufst einfach durch die Straßen und sagst jedem, dass das Himmelreich anfassbar und zugänglich ist. But not only tell them, wherever you see sick people, just go ahead and heal them. You have the authority to do that. Aber du sagst es nicht nur, sondern du hast die Autorität, genau das zu tun. Verily, algum enfermo, você tem autoridade para curar essas pessoas. So, Jesus, I don't have to call the ambulance, I can just heal the sick. Echt, Jesus, ich muss nicht den Krankenwagen holen, ich kann die Kranken heilen? Yeah. Ja. You have the authority. Also, du hast die Autorität. Even the dead I can raise? Selbst die Toten kann ich auferwecken? Yeah, you have the authority. Ja, du hast die Autorität. But look what he tells them. Aber schau, was er ihnen sagt. I mean, I think this is quite incredible. Ich denke, das ist wirklich unglaublich. He says in verse 10, travel light. Daniel, let me really appropriate this Bible verse. Er sagt in Vers 10, reist mit leichtem Gepäck. Daniel und ich wenden diesen Bibelvers wirklich an. A gente está muito bem nesse versículo, a gente se apropriou dele. Tomorrow morning we're traveling to Goiânia, we're traveling light. Morgen früh reisen wir nach Goiânia und wir reisen leicht. Ich liebe das. Und dann sagt er, packt nicht einmal Ersatzklamotten mit in euren Rucksack. Siehst du, Daniel? Faça, não coloque roupas demais, roupas a mais na sua mala. Wisst ihr, wann ich das gegenüber Debbie zitiere, sagt sie, du bist ein Mann. Jesus sagte das zu Männern, nicht zu Frauen. Women need extra set of clothes. Frauen brauchen Ersatzkleidung. Aber schau, was er sagt. Er sagt wörtlich, vertraut Gott für alles. Weil derjenige, der für ihn arbeitet, es verdient, versorgt zu werden. Also stell dir diesen unglaublichen Moment im Leben der Jünger vor. Yay! Ja! We can get out there, we can preach the kingdom, we can do supernatural miracles. And he's gonna pay the bill. Wir dürfen rausgehen und wir dürfen das Reich Gottes predigen und wir können übernatürliche Wunder tun. Und er wird die Rechnungen bezahlen. Wow, das ist ein großartiger neuer Job. Ich habe schon darauf gewartet. Und dann wird er wirklich verwirrend. Denn in Vers 17 sagt er plötzlich, hey, übrigens, seid auf der Hut. That would be those who would betray you. Denn da werden Leute sein, die euch verraten. Now you know, before the religious councils and brutally beat you with whips in the public gatherings. Vor den religiösen Räten und die euch bei ihren öffentlichen Versammlungen mit Peitschen brutal schlagen werden. Diante de ajuntamentos públicos, baterem vocês. I don't think Jesus wants the job anymore. Jesus, ich denke, ich möchte den Job nicht mehr. I really like the job until. Ich möchte den Job wirklich, bis es zu diesem Punkt kam. Stell dir Jesus vor. Er sagt ihnen all die guten Dinge, aber dann weckt er sie auf und zeigt ihnen die Realität. Ich meine, schau dir das an. Und weil ihr mir nachfolgt, werden sie euch vor Gericht zerren, dass ihr euch vor Herrschern und sogar vor Königen verantworten müsst, als Gelegenheit, um mich vor ihnen und den Ungläubigen zu bezeugen. Leute, als ich das heute Morgen gelesen habe, schnitt es mir ins Herz. Wow, Jesus, this is unbelievably beautiful. Ich meine, ich sagte buchstäblich, wow, Jesus, das ist unglaublich schön. Überleg mal. Jesus says, I have an amazing opportunity for you. Jesus sagte, ich habe eine fantastische Gelegenheit für dich. Manifest the kingdom, share the goodness of God, heal the sick. Manifestiere das Reich Gottes, gib die Güte Gottes weiter, heile die Kranken. So he said, I want you to be careful too. Aber dann sagte er, ich möchte, dass du auch wachsam bist. Denn ihr werdet geschlagen werden. Ihr werdet verfolgt werden. Guys, Leute, denkt heute nach. Überall auf der Welt werden Christen verfolgt. Buchstäblich. Ich habe einen Brief von einem ukrainischen Pastor erhalten. One of my team leaders in Europe sent that to me. Einer meiner Teamleiter aus Europa hat ihn mir geschickt. Because we have workers in the Ukraine and we have a Russian YouTube and Telegram channel. Denn wir haben Mitarbeiter in der Ukraine und wir haben einen russischen YouTube und Telegram Kanal. And I said, I'm really sorry, but I cannot accept. Und ich sagte, es tut mir wirklich leid, aber ich kann das nicht akzeptieren. I understand it from a human perspective, but not from the perspective of Jesus. Ich verstehe es aus einer menschlichen Sicht, aber nicht aus der Sichtweise von Jesus. Remember what I said in the beginning? Erinnerst du dich, was ich am Anfang gesagt habe? Es ist egal, was um dich herum geschieht. Wichtig ist, was in deinem Inneren geschieht. Seht ihr, dieser Pastor war verzweifelt wegen dem, was die Russen in der Ukraine tun. Wie sie sogar Kinder vergewaltigt haben. Aber was ihn am meisten verärgert hat, ist, wie sie bewusst Christen herausziehen und sie verfolgen. Und nun sollen wir Christen uns vereinen, um gegen diese Verfolgung aufzustehen. Denk darüber nach. Right now in Brazil we're going to have the elections in 3 days. In 3 Tagen haben wir hier in Brasilien Wahlen. I told Karen, do not even read any message anymore that people send on Instagram that has anything to do with politics. Ich sagte zu Karen, lies die Nachrichten, die mir die Leute gerade schicken und die irgendetwas mit Politik zu tun haben, noch nicht einmal durch. Why? Warum? Because people are trying to motivate other people to vote out of fear, and that's always wrong. Weil die Leute versuchen, anderen Menschen zu motivieren, aus Angst herauszuwählen, und das ist falsch. Think about it. Denk darüber nach. You know, I said, I don't want to see this, I don't want to read this. Ich sagte, ich will das gar nicht sehen, ich will es nicht lesen. All over the world, fear is becoming what motivates people to make their choices. Überall auf der Welt wird Angst zur Motivation von Menschen, nach der sie ihre Entscheidungen treffen. Guys, like this, we will not navigate successfully through the future. I don't care who sits on the throne. Leute, auf diese Weise werden wir nicht erfolgreich durch die Zukunft steuern. Es ist mir egal, wer auf dem Thron sitzt. Dies ist die Zeit, um sich nach innen zu fokussieren und sich keine Sorgen um das Außen zu machen. Ich bekam eine Nachricht von jemandem aus der Schweiz. Ich meine, aus der Schweiz. That this person suffers because of a Christian faith, really serious persecution. Es ging um schreckliche Verfolgung, die diese Person wegen ihrem christlichen Glauben erleidet. Wirklich ernsthafte Verfolgung. Überlegt ihr das mal. People are persecuted because they stand for Jesus. Ich bekomme Nachrichten aus der ganzen Welt von Menschen, die verfolgt werden, weil sie für Jesus stehen. All over the world. Aus der ganzen Welt. People who firmly preach and declare the new covenant are being persecuted by other Christians. Menschen, die den neuen Bund entschieden, predigen und verkünden, werden von anderen Christen verfolgt. What Jesus has declared to his disciples 2000 years ago, today we live. Was Jesus seinen Jüngern vor 2000 Jahren verkündet hat, erleben wir heute. Look at verse 21. Schau dir Vers 21 an. A wolf betrayed his brother unto death, even a father his child. Ein Bruder wird seinen Bruder verraten bis hin zum Tod, selbst ein Vater sein eigenes Kind. Children will rise up against their parents and have them put to death. Kinder werden gegen ihre Eltern aufstehen und sie töten lassen. Expect to be hated by all because of my name, but be faithful to the end and you will experience life. Erwartet, dass ihr von allen gehasst werdet, wegen meines Namens, aber seid treu bis zum Ende und ihr werdet Leben und Befreiung erleben. Also denkt darüber nach. Genau in dem Moment der Geschichte, in dem wir gerade leben, erfüllt sich das überall auf der Welt. Ich war in der Bibelschule mit einem jungen Mann aus einem afrikanischen Land namens Burkina Faso. Früher, als ich in der Bibelschule war, hieß es Obervolta, aber jetzt heißt es Burkina Faso. Ein wunderbarer Freund, den ich so sehr geliebt habe. In genau diesem Augenblick gibt es dort eine riesige Verfolgung von Christen. People in Brazil are terrified that if the wrong person will be president, we will be another Venezuela and Christians will be persecuted. Die Menschen in Brasilien sind total verängstigt, dass wir, falls die falsche Person Präsident werden wird, zu einem weiteren Venezuela werden und die Christen verfolgt werden. What should be our position at this very moment in life? Was sollte unsere Position in genau diesem Moment im Leben sein? To look within and never to look without. Nach innen zu schauen und niemals nach außen. Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagte. This morning it just Und das hat mich heute Morgen wirklich gepackt. Als Jesus sagte, hey, seid auf der Hut, sie werden euch verfolgen. So, he told them this in verse 18. Sagt er ihnen Folgendes in Vers 18. Guys, if you can make this a life from within, you are going to be successful, even if the devil becomes president from Brazil. Leute, wenn ihr das zu einem Leben aus eurem Inneren heraus macht, werdet ihr erfolgreich sein, selbst wenn der Teufel Präsident von Brasilien wird. Pode ser até que o diabo, mesmo se o diabo fosse presidente do Brasil, deve ser isso aqui. Ich sage das nochmal. If you can make this a lifestyle from within, even if the devil governs your country, you will be successful. Wenn ihr das zu einem Lebensstil aus eurem Inneren heraus machen könnt, werdet ihr erfolgreich sein, selbst wenn der Teufel dein Land regiert. The passion expresses this so perfectly, I hope the whole world, I mean, Christian whole world can grasp. Die Passion drückt das so perfekt aus. Ich hoffe, dass die ganze Welt, also die christliche Welt, das ergreifen kann. Because you follow me, they won't take you to stand trial in front of rulers and even kings. Und weil ihr mir nachfolgt, werden sie euch vor Gericht zerren, dass ihr euch vor Herrschern und sogar vor Königen verantworten müsst. Und schau Daniel, was er dann sagt. Not as a punishment because you're good Christian. Nicht als Strafe, weil ihr gute Christen seid. False Christos, not because they hate you. Nicht, weil sie dich hassen. As an opportunity. Sondern als Gelegenheit. As an opportunity to testify of me before them and the unbelievers. Als eine Gelegenheit, um mich vor ihnen und den Ungläubigen zu bezeugen. All over the world, people see darkness, but those who live from within see opportunity. Überall auf der Welt sehen die Leute Dunkelheit, aber diejenigen, die von innen heraus leben, sehen Gelegenheiten. This whole world is gripped by fear, but true followers of Jesus rise up in faith. Diese ganze Welt wurde von Angst gepackt, aber die wahren Nachfolger Jesu stehen auf im Glauben. Jesus wants to live on that in faith. Jesus is saying that even the persecution will be an opportunity if you live right. Jesus sagt hier, selbst die Verfolgung wird eine Gelegenheit sein, wenn du richtig lebst. So I look into the future with excitement and with faith. Und deshalb schaue ich in die Zukunft mit Begeisterung und mit Glauben. Not because the days are getting brighter, but within me there is brightness. Nicht weil die Tage heller werden, sondern weil in mir Helligkeit ist. I am very, very sober about. Ich bin sehr nüchtern über dieses Thema. Sure, the world's gonna get dark, of course. Selbstverständlich wird die Welt dunkler werden. Und deshalb ist sie voller Gelegenheiten für mich. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Jesus sagte wörtlich, dass es so schlecht werden wird, aber genau das wird die Gelegenheit sein. Ich werde ein prophetisches Wort weitergeben, das ich seit langer Zeit zurückgehalten habe. In den nächsten Jahren wird auf der ganzen Welt eine enorme Trennung unter Christen stattfinden. Von denen, die within leben, and have their focus on the opportunity and be those who live without and have their focus on the problem. Zwischen denen, die von innen heraus leben und ihren Fokus auf die Gelegenheit legen und denen, die im Äußeren leben und ihr Fokus auf die Probleme legen. Eles só vão enxergar as dificuldades. Today they're all sitting in the same building singing the same songs, listening to the same sermons, but this is going to change. Heute sitzen sie alle im selben Gebäude und singen dieselben Lieder und hören auf dieselben Predigten, aber das wird sich ändern. There will come an incredible division among the Church of Jesus Christ. Es wird eine unglaubliche Trennung in der Kirche von Jesus Christus kommen. A Igreja de Jesus Cristo. I have seen it clearly many years ago and I've held back. Ich habe das vor vielen Jahren klar gesehen und ich habe es zurückgehalten. The time has come to tell the world what's going on. Aber die Zeit ist gekommen, um der Welt zu sagen, was passieren wird. So there will be Christian who will see persecution and will say, my opportunity has finally come. Das heißt, es wird Christen geben, die Verfolgung erleben und sagen, meine Gelegenheit ist endlich gekommen. Ich kann meine Feinde lieben. I can be a testimony of the one whom I follow. Ich kann ein Zeugnis für den sein, dem ich folge. Jesus said, when they do all the bad stuff to you, it's your opportunity to testify of me, not of yourself. Jesus sagte, wenn sie dir all die schlimmen Dinge antun, ist das deine Gelegenheit, mich zu bezeugen, nicht dich selbst. Think about even the Christian world today, it's all about me. Denk darüber nach, selbst in der christlichen Welt geht es heute immer nur noch um mich. My prosperity. Mein Wohlstand. mein besseres Leben, mein Geschäft, in dem ich arbeite. Meine Familie muss glücklich leben können. Bei allem im Christentum geht es um mich. So there is an incredible persecution already on the horizon, when Jesus said, it's your opportunity that you can make it about me, not about you. Das heißt, eine unglaublich große Verfolgung taucht bereits am Horizont auf und Jesus sagt, es ist deine Gelegenheit, dass es dabei um mich geht, nicht um dich. An opportunity to testify of me. Eine Gelegenheit, um mich zu bezeugen. So people, also Leute, if you want to live closely connected to Jesus from within, the without will become your opportunity. Wenn ihr eng mit Jesus verbunden aus dem Inneren heraus lebt, wird das Äußere zu deiner Gelegenheit. But if you will live without, you will not have the strength for then. Aber wenn ihr aus dem Äußeren lebt, werdet ihr nicht die Stärke haben, um erfolgreich zu sein. Wenn jede einzelne Person, die sich selbst Christ nennt, aufhören würde, Angst zu verbreiten und stattdessen Glauben verbreiten würde, dann könnten wir unsere Nationen für unseren Jesus Christus erobern. Die Ernte ist vor unserer Tür. Und die Harvest ist brought in by those who say, I have been sent out with the authority of Jesus and the problems are my opportunity. Und die Ernte wird eingebracht von denen, die sagen, ich wurde ausgesandt mit der Autorität von Jesus und die Probleme sind meine Gelegenheit. Seht ihr, Jesus sagte, wenn sie das tun, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist wird durch euch sprechen. Leute, let's be a people. Leute, lasst uns ein Volk sein. Das aus dem Inneren heraus lebt und versteht, je dunkler die Dunkelheit ist, desto größer ist meine Gelegenheit geworden. Not my opportunity to build my kingdom. Nicht meine Gelegenheit, um mein eigenes Reich zu bauen. Not my opportunity to prosper my company. Nicht meine Gelegenheit, um Erfolg in meiner eigenen Firma zu haben. Not my opportunity to make my life happy. Nicht meine Gelegenheit, um mein Leben glücklich zu machen. My opportunity to testify of our beloved Jesus that sits on the throne within. Meine Gelegenheit, um unseren geliebten Jesus zu bezeugen, der auf dem Thron in mir sitzt. Jesus be the center of it all. Jesus sei das Zentrum von allem. If at this moment in your life he is not the center within you, it doesn't matter how pretty the without you is. Se neste momento da sua vida, it doesn't matter what. How pretty the without is. Wenn er in diesem Moment des Lebens nicht das Zentrum in dir ist, dann ist es egal, wie schön dein Äußeres ist. Seht ihr, wir denken immer, wenn das Äußere schön ist, dann wird unser Leben großartig sein. Nein. I am talking to so many people who the without seems to be so pretty and yet their lives is falling apart because of the within. Ich spreche mit so vielen Menschen, deren Äußeres so schön erscheint und dennoch fällt ihr Leben auseinander wegen ihrem Inneren. Thank you, brother. Denk darüber nach. Make him the center of your life within today. Mach ihn noch heute zum Zentrum deines Lebens. Make a decision where you say today, Jesus, when all hell breaks loose around me, heaven is manifesting itself within me. Triff eine Entscheidung und sage heute, Jesus, wenn überall die Hölle um mich herum losbricht, wird sich der Himmel in meinem Inneren manifestieren. Und wenn sich der Himmel in mir manifestiert, wird er aus mir herauskommen. Also, während die ganze Welt vor Furcht zittert, gehe ich durch die ganze Welt und predige im Glauben. You know why? Weißt du warum? Because Jesus gave me authority to manifest the kingdom. Weil Jesus mir die Autorität gegeben hat, das Reich Gottes zu demonstrieren. Beautiful, beautiful promise with the authority. Er hat mir eine wunderschöne Verheißung mit der Autorität gegeben. Terrible persecution is gonna come to. Dass schreckliche Verfolgung kommen wird. And then he's gonna give me another promise with the incredible bad news. Und dann gibt er mir eine weitere Verheißung zusammen mit den unglaublich schlechten Nachrichten. Es ist eine Gelegenheit. So, authority first. Also zuerst Autorität, dann schlechte Nachrichten. And then the good news, the bad news is actually the good news. Und dann die gute Nachricht, dass die schlechten Nachrichten in Wirklichkeit gute Nachrichten sind. What we perceive as bad is an opportunity. Denn das, was wir als schlecht wahrnehmen, ist eine Gelegenheit. um ihn groß zu machen. Guys, my heart has longed like never before to make Jesus great all over the world. Leute, mein Herz hat sich wie nie zuvor danach gesehen, Jesus auf der ganzen Welt groß zu machen. We've made our ministries great. Wir haben unsere Dienste groß gemacht. Wir haben unsere Firmen groß gemacht. Wir haben unseren Wohlstand groß gemacht. Wir haben auf alles geschaut, was wir gebaut haben und gesagt, schaut, wie groß. Wo ist deine Größe? Wenn sie nicht in deinem Inneren ist und der Schlüssel dafür Jesus ist, dann ist es keine Größe. Jesus, sendo Jesus a sua chave, isso não é grandeza. Don't think that positive thinking is going to navigate through you through the future. Denk nicht, dass dich positives Denken durch die Zukunft navigieren wird. Navigar o futuro. Don't think to say, hey, I am more than a conqueror is going to navigate you through the future. Because you won't. Denk nicht, dass der Satz, ich bin mehr als ein Überwinder, dich durch die Zukunft navigieren wird. It's not. Denn das wird er nicht. Jesus on the throne within you is going to navigate you. Jesus auf dem Thron in dir wird dich durch die Zukunft navigieren. You can quote every Bible verse of victory that you've ever read and it will not navigate you through. Du kannst jeden Bibelvers über Sieg zitieren, den du jemals gelesen hast, und er wird dich nicht durch die Zukunft navigieren. The only thing that will navigate you greatly through the future is Jesus on the throne of your heart, and that's the only thing. Das Einzige, was dich gut durch die Zukunft navigieren wird, ist Jesus auf dem Thron deines Herzens. Das ist die einzige Sache. But Jesus on the throne within, suddenly without becomes an opportunity, even it looks like persecution. Aber wenn Jesus auf dem Thron in dir ist, wird das Äußere plötzlich zu einer Gelegenheit, selbst wenn es wie Verfolgung aussieht. Let me finish with this thought. Lass mich mit diesem Gedanken enden. In the crisis, what is in your heart is going to come out. In der Krise wird das, was in deinem Herz ist, herauskommen. Your life is like a sponge. Dein Leben ist wie ein Schwamm. Everything is fine until pressure comes and it squeezes everything. Alles ist gut, bis Druck kommt und alles zusammendrückt. When everything is squeezed, what is in the sponge comes out. Wenn alles zusammengepresst wird, kommt das aus dem Schwamm heraus, was drinnen ist. Whatever is in your heart on the throne will come out in the crisis. Was immer in deinem Herz auf dem Thron ist, wird in der Krise herauskommen. Don't wait until the crisis to find out what's on the throne inside of you. Warte nicht bis zur Krise, um herauszufinden, was auf dem Thron in deinem Inneren ist. Because it might be a little bit too late. Denn dann könnte es ein bisschen zu spät sein. Make a decision today to fall on your knees. Triff heute eine Entscheidung, fall auf deine Knie. In aufrichtiger und echter Buße. Sag Jesus, du und nur du alleine. Ich werde mich hingeben, ich werde gehorchen, ich werde vertrauen. Ich werde nie mehr Gedanken zulassen, dass ich meine eigenen Wege gehe. Und ich sehne mich danach, dass du mir zeigst, was in mir vorgeht. So that there in the middle of the pressure, the only thing that'll come out is Jesus and opportunities. Damit das Einzige, was dann unter Druck herauskommt, Jesus und nur Gelegenheiten ist. Jesus, para que eu enxergue essas oportunidades. Erinnere dich. Jesus did not say in the persecution it will be an opportunity for you to gain one more victory. Jesus sagte nicht, in der Verfolgung wird für dich die Gelegenheit sein, einen weiteren Sieg zu erringen. Das hat er nicht gesagt. In the middle of the persecution it will be an opportunity that you can show everybody how strong your faith is. Jesus sagte nicht, in der Verfolgung wird für dich die Gelegenheit sein, um allen zu zeigen, wie stark dein Glaube ist. Jesus did not say in the middle of the persecution will be an opportunity that out of poverty you can have prosperity. Jesus sagte nicht, in der Verfolgung wird für dich eine Gelegenheit sein, dass du aus Armut Wohlstand entwickeln kannst. Er sagte, um mich zu bezeugen. Das hat mich heute Morgen zerbrochen. So I look into the future with an incredible sense of excitement. Ich schaue also in die Zukunft mit einem unwahrscheinlichem Empfinden von Begeisterung. Ich sehe, dass die Dunkelheit kommt, weil Gott mir das in einer prophetischen Vision vor etwa 9 Jahren gezeigt hat. Ich habe Covid gesehen, ich habe den Krieg in Europa gesehen, ich habe viele Dinge gesehen. Wie kann ein Mann, der so viele Dinge im Voraus sah, als sie noch nicht passiert sind, so begeistert sein? Weil das Reich Gottes sich in mir manifestieren kann, solange Jesus wirklich auf dem Thron ist und ich bezeuge ihn, nicht irgendwas anderes. Deshalb lasst uns loslegen, Leute. Lasst uns die Welt verändern, weil Jesus unsere Welt in uns verändert hat. Jesus hatte alles in Stücke gerissen, sodass er den Thron hat. Und diejenigen, die vor ihm in ihrem Inneren kapitulieren, werden niemals vor dem Druck von außen kapitulieren. Habt ihr mich gehört? Diejenigen, die vor ihm in ihrem Inneren sich hingegeben haben, werden niemals unter dem Druck von außen sich hingeben. Los geht's, Leute. Heiliger Geist, ich bitte dich aus der Tiefe meines Herzens, dass diese Botschaft von dir und von Gottes Engeln genommen wird und in jeden Winkel dieser Welt gebracht wird. Ich bete, dass jeder, der Ohren hat, hört und sich hingibt. Ich bete, dass du diese Botschaft verwendest, um Menschen auf der ganzen Welt zu erwecken, die im Glauben und nicht in Furcht wandeln. Ich bete, dass wahre Buße über deine Kinder kommt, die sich der Angst unterworfen haben. Und ich bete, dass es eine Vereinigung von Himmel und Erde geben wird. Wenn die wahren Söhne des Königreichs, die Söhne Gottes, den Himmel auf dieser Erde manifestieren. Und ich danke für die aufregende Zeit, die wir haben. Du bist wunderschön, Jesus. Du bist unser einziges Zeugnis. Deshalb lieben wir dich so sehr. Danke. Guys, I will not see you for a little while. Leute, ich werde euch eine Weile lang nicht sehen. At least 3 weeks no life, and then I have to decide where I'll go. Mindestens 3 Wochen lang gibt es keine Live, und dann muss ich entscheiden, wie es weitergeht. It's been amazing to minister to you this morning. Es hat mich gefreut, euch heute Morgen zu dienen. See you guys. Wir sehen uns, Leute. Yeah.